بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل الله مصر فهاتسكين الله زيغ مهيل ومهاتسكين من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, machen wir heute inshallah ta'ala weiter. Und zwar geht es die 14. Frage. Dies ist ein bisschen längere Frage, aber inshallah ta'ala möchte ich kurz zusammenfassen. Wir lesen sie aber trotzdem der Vollständigkeit halber auch vor. Es geht also allgemein um die unterschiedliche Verwendung des Begriffes Iman. Denn wenn wir manchmal Hadithe betrachten, dann sieht es so aus, als gäbe es darin einen Widerspruch. Und das ist eine Frage, die sich der Fragen, die hier gestellt hat. Der Islam im Allgemeinen beinhaltet den Iman, da man sich nicht an die islamischen Gesetze halten kann, wenn man nicht gläubig ist. Hat er also den Islam alleine erwähnt, gemeint ist der Gesetzgeber, so beinhaltet er den Iman. Und wenn er den Iman alleine erwähnt, dann beinhaltet er den Islam. Darüber haben wir in den letzten Fragen gesprochen. Und wenn er beides erwähnt, dann bezieht sich der Iman auf das Herz und der Islam auf die äußerlichen Handlungen. Das ist alles das Vorwort des Fragenden, ja? Das ist nicht ausreichend. Dies ist für einen nach Wissen Strebenden von erheblicher Bedeutung. Wenn der Islam alleine erwähnt wird, dann ist der Iman enthalten. Allah Ta'ala sagte, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Es ist allseits bekannt, dass die Religion des Islam Glaubensinhalt und Gesetzgebung ist. Also Aqidah und Scharia. Deshalb sagten manche Salaf, der Islam ist offenkundig und der Iman etwas Geheimes. Denn er ist im Herzen. Und deshalb findest du eventuell einen Heuchler, der betet, spendet und fastet. Dieser ist äußerlich gesehen ein Muslim, aber kein Gläubiger, Mu'min, wie der Erhabene sagte. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sie sind nicht gläubig. Surah Al-Baqarah, Vers Nummer 8. Wie sollen wir auf der einen Seite verstehen, dass der Iman aus dem Glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und die Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon besteht, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman besteht aus etwas mehr als 70 Teilen. Der Konflikt ist also, dass der Iman, liebe Geschwister, einmal definiert worden ist als der Iman an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, letzten Tag und Al-Qadr. Und einmal ist er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben worden als etwas, das aus mehr als 70 Teilen besteht. Er antwortete, rahimahullah, der Iman, der die Aqida ist, besteht aus den 6 Pfeilern, die im Hadith von Jibril erwähnt worden sind, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Iman fragte. Er sagte, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Der Iman ist der Glaube an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und das Schicksal, die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon. Der Iman, also der erste war der Iman, der die Aqidah darstellt. Jetzt geht es um den Iman, der die Taten beinhaltet in all seinen Formen und Arten, besteht aus über 70 Teilen. Deshalb hat Allah Ta'ala in seinen Worten das Gebet als Iman bezeichnet. Allah sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass es in dieser Ayah um das Gebet geht, das die Leute am Anfang des Islam in Richtung Jerusalem verrichtet haben. Und Allah sagt, dass er ihr Glaube, ihren Glauben, das heißt ihr Gebet, nicht verloren gehen lässt. Und das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass das Salah Teil des Iman ist. Die Tafsir-Gelehrten haben gesagt, euer Glaube bedeutet euer Gebet nach Jerusalem. Denn die Gefährten pflegten zur Al-Aqsa-Moschee zu beten, bevor ihnen angeordnet wurde, sich zum Gotteshaus zu wenden. Also lernen wir, liebe Geschwister, da aus dieser Antwort, dass auch der Begriff Iman, je nachdem in welchem Kontext er erwähnt wird, etwas Bestimmtes bedeutet. Manchmal meint man mit dem Iman diejenigen Bestandteile, aus denen er besteht, nämlich die sechs Säulen des Iman. Das heißt, der Teil des Iman, der nur die Aqida darstellt. Das heißt, ein Teil des Iman. Den ursprünglichen Teil des Iman, von dem man normalerweise spricht, wenn man von Iman redet. Aber manchmal meint man auch, und man könnte den ersten Teil in Verbindung bringen mit der sprachlichen Bedeutung, weil wir gesagt haben, dass Iman bedeutet etwas für wahr und richtig halten. Und die zweite Definition von Iman ist die umfassende, das ist diejenige, die auch die Taten, die Aussagen des gläubigen Menschen beinhaltet. Insofern, Alhamdulillah, sehen wir darin keinen Konflikt, sondern der gläubige Mensch muss immer darauf achten, in welchem Zusammenhang ein Wort verwendet wird, oder besser gesagt, was meint der Sprecher, wenn er dieses Wort benutzt. Das Wort Iman kommt in auch einem Hadith vor, in dem eine folgende Person nach den Gelehrten darüber gefragt hat. Und zwar geht es um einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dessen Erläuterung er gerne von ihm hören möchte. Und zwar berichtet uns, steht das ein Hadith auf Arabisch vor, an Abi Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira berichtet also, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Der Iman zieht sich nach Medina zurück, wie eine Schlange in ihr Versteck. Der Iman zieht sich nach Medina zurück, wie eine Schlange in ihr Versteck. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Er sagte, rahimahullah, hierin ist ein Hinweis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Religion nach Medina zurückkehren wird. Also passt auf, lass uns die Worte verinnerlichen, die der Gelehrte gesagt hat, denn das bedeutet in diesem Fall, du hast schon die Antwort bekommen im ersten Satz. Und deswegen müssen wir aufmerksam sein, was der Gelehrte sagt, denn er hat hier den Iman mit der Religion wiedergegeben. Und deswegen ist dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass der Iman auch verwendet werden kann für den gesamten Islam. Denn er sagte, ist ein Hinweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Religion nach Medina zurückkehren wird, nachdem die Länder auf dieser Erde mit Unheil gefüllt sein werden. Und zwar so, wie eine Schlange zunächst austritt, sich auf der Erde ausbreitet, der Islam, und hiernach in ihr Versteck zurückkehrt. Daran ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass ebenso wie der Islam sich von Medina aus verbreitet hat, er zu ihr zurückkehren wird. Der Islam samt seiner Stärke und Macht hat sich nur von Medina aus verbreitet. Und wenn er ursprünglich aus Mekka stammt, und Mekka der erste Ort der Offenbarung ist, doch die Muslime hatten zunächst keinen eigenen Staat, kein Staatsoberhaupt und übten nicht den Dschihad aus, erst nachdem sie nach Medina ausgewandert waren. Deshalb verbreitete sich der Islam mit seiner Macht, Auswirkung und Stärke erst von Medina aus und wird zu ihr am Ende der Zeit auch wieder zurückkehren. Manche Gelehrte haben gesagt, dies ist ein Hinweis auf eine eingetroffene Angelegenheit. Die Bedeutung ist, dass die Menschen nach Medina gehen werden und zu ihr wieder zurückkehren werden, nachdem sie vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Scharia und die islamischen Lehren lernen. Das ist eine zweite Ansicht, aber der Gelehrte sagt, die erste Ansicht ist die offensichtliche und die richtigere. Wallahu ta'ala a'lam. In der darauf folgenden Frage, liebe Geschwister, fragt der Fragende, bezeugt man, dass ein Mensch gläubig ist, nur weil er die Moscheen besucht, wie es im Hadith heißt? Und was für uns, besonders für den Aqida-Aspekt wichtig ist, ist hier auch wieder der Zusammenhang zwischen dem Iman und dem Verrichten des Gebetes. Er antwortet, rahimahullah, ja, es besteht kein Zweifel, dass die Anwesenheit desjenigen, der die Gebete in den Moscheen verrichtet, ein Beweis für seinen Iman ist. Denn nichts hat ihn dazu gebracht, sein Haus zu verlassen und den Weg zur Moschee auf sich zu nehmen, außer sein Glaube an Allah Azza wa Jal. Mit der Aussage des Fragenden, wie es im Hadith steht, weist er darauf hin, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Er sagte: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. Wenn ihr jemanden seht, der die Menschen, der die Moscheen oft besucht, dann bezeugt, dass er Glauben hat. Doch dieser Hadith ist schwach, auf Arabisch wortwörtlich da'if. Er ist nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Doch auch wenn er nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, bedeutet es nicht, dass der Inhalt des Hadiths nicht authentisch ist. Und deswegen sei vorsichtig, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der mit einer Sache argumentiert und sie sich im Nachhinein herausstellt, dass das, was er als Argument erwähnt hat, nicht authentisch ist. Und das passiert manchmal bei den Fuqaha. Sie zum Beispiel erwähnen Beweise und dann ist ein Beweis davon nicht authentisch. Dann bedeutet es aber nicht, dass die Aussage, die der Gelehrte gemacht hat, nicht authentisch ist. Denn was spricht dagegen, dass der Gelehrte nicht nur diesen einen Beweis erwähnt hat, sondern auch andere zusätzliche. Und manchmal erwähnen die Gelehrten absichtlich Hadithe, die auch nicht, auf die man sich nicht verlassen kann als einzige, als zusätzliche Stärkung und nicht als eigentlichen Beweis. Und auch in diesem Fall ist es so. Denn der Gelehrte hat diese Antwort gegeben, aber wenn wir auf den Koran schauen, so finden wir im Surat Al-Tawbah in der 18. Ayah eine Ayah, in der es heißt: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Das heißt, nur diejenigen oder besonders diejenigen bevölkern die Moscheen Allahs, die an Allah glauben und an den jüngsten Tag. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة und das Gebet verrichten وآتى الزكاة. Das heißt, und die Zakat entrichten. ولم يخشى إلا الله. Das heißt, und sie fürchten niemanden außer Allah. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Menschen als die rechtgeleiteten Menschen. Insofern ist der Inhalt des Hadithes zweifellos richtig, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen unseren Gelehrten barmherzig sein. Nehmen wir die darauf folgende Frage: Ist die folgende Einteilung des Iman richtig oder nicht? Der Iman besteht demnach aus 5 Teilen. Der natürlich veranlagte Iman, dies ist der Iman der Engel, der unfehlbare Iman, dies ist der Iman der Propheten, der akzeptable Iman, dies ist der Iman der Gläubigen, der zurückgewiesene Iman, dies ist der Iman der Heuchler und der umstrittene Iman, dies ist der Iman der Mubtadi'a, der Erneuerer in der Religion. Er antwortete, rahimahullah, über diese Einteilung sage ich, sie ist nicht richtig, nicht etwa der Einteilung wegen, sondern sie könnte durchaus richtig sein, die Einteilung. Das Problem ist nicht im Definieren oder Einteilen, die Aussage ist vielmehr an sich nicht richtig, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Heuchlern im Koran den Iman abgesprochen. Er sagte subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, doch sie sind nicht gläubig. Der Iman der Menschen ist ihnen angeboren, wären da nicht die Faktoren, die ihn bekämpfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Jedes Neugeborene wird mit der Fitra, das heißt der natürlichen Veranlagung, dem Islam, geboren. Seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden, Christen oder Feueranbeter. Es ist richtig, dass die Engel Allah gegenüber nicht ungehorsam sind. Es ist auch richtig, dass die Propheten nicht nach dem Glauben, dem Unglauben verfallen können. Denn er hatte das beschrieben als der unfehlbare Iman. Doch die zweite Kategorie ist nicht richtig, nämlich, dass die Engel den Iman innehaben und die Menschen nicht. Wie zuvor erwähnt, ist ihnen der Glaube an Allah und der Tawhid angeboren. Besser als diese Einteilung ist die Einteilung der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, denn sie haben eine dem Buch und der Sunna und in der Übereinkunft entsprechende Einteilung. Der Iman setzt sich aus dem, was die Zunge spricht, was man tut und was im Herzen ist, zusammen. Die 18. Frage, liebe Geschwister, geht um Einflüsterungen, auf Arabisch Waswasa. Und das Thema der Einflüsterung ist hier zwar im Zusammenhang mit der Aqida erwähnt, aber Einflüsterung kann es auch in anderen Bereichen des Lebens geben. Und deswegen ist das, was der Gelehrte in dieser Antwort erwähnt, ein Heilmittel, insha'Allah ta'ala, für jeden Menschen, der an Einflüsterungen leidet. Aber die Einflüsterungen sind natürlich unterschiedlich gefährlich. Wenn sie sich auf die Aqida beziehen, sind sie am gefährlichsten. Und hier bezieht sich die Frage nun einmal auf die Aqida. Jemand fragt, was ist das Urteil über Menschen, denen der Satan gewaltige Einflüsterungen eingibt in Bezug auf Allah Azza wa Jal und deshalb sehr viel Angst haben? Also der Shaitan hat unterschiedliche Arten von Einflüsterungen. Es kann gehen um Allah Azza wa Jal selbst. Es kann auch bei manchen Leuten auch schlimm so geschehen, dass sie die Hoffnung aufgeben auf Allahs Barmherzigkeit. Und es gibt auch andere Formen der Einflüsterungen, wie zum Beispiel in Bezug auf, wenn man bei der Gebetswaschung sich nie sicher ist, ob man die Gebetswaschung wirklich richtig gemacht hat oder ob man die Absicht wirklich gefasst hat beim Salah. Solche Sachen, die können krankhaft werden und als eine Einflüsterung vom Shaitan sein. Der Gelehrte antwortete, rahimahullah, zu dem, was als Problem dargestellt wurde, vor dessen Auswirkungen die Person Angst hat, sage ich, sei froh, es wird nur gute Auswirkungen haben. Denn diese Einflüsterungen gibt der Satan den Gläubigen ein, damit er den gesunden Glauben im Herzen erschüttert und die Gläubigen in eine seelische und geistliche Unruhe bringt, oder geistige, wenn nicht, um ihren klaren Glauben zu beschmutzen. Sogar das gute Leben, wenn sie gläubig sind. Also ganz wichtig, der Shaitan macht sich ran an die Leute, die gläubig sind und standhaft sind und versucht sie vom richtigen Weg abzubringen. Die anderen Menschen, an ihnen braucht der Shaitan nicht mehr viel arbeiten, weil sie selbst ihren eigenen Neigungen schon nachgehen oder ihrer eigenen Unwissenheit. Der Fragende ist nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist, und er wird auch nicht der Letzte sein, dem dies widerfährt. So etwas wird es vielmehr so lange geben, wie es Gläubige gibt. Dieses Ereignis ist den Gefährten radiallahu anhum auch widerfahren. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Ein paar Gefährten des Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم sind zum Propheten صلى الله عليه وسلم gegangen und fragten ihn: In uns gehen Dinge vor, die zu gewaltig sind, als dass wir sie aussprechen könnten. Daraufhin sagte er, habt ihr es etwa schon erfahren? Sie sagten ja. Er sagte, das ist der reine Iman. Ebenfalls ist in den zwei Sahih-Werken überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Der Satan kommt zu einem von euch und sagt, wer hat dies erschaffen? Wer hat jenes erschaffen? Dies sagt er so lange, bis er sagt, wer hat deinen Herrn erschaffen? Wenn er hierzu gekommen ist, dann soll er Zuflucht bei Allah suchen und aufhören, über so etwas nachzudenken. Wir werden gleich zusammenfassen, wie man damit also umgeht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mehrere Hinweise darauf gegeben. Über Ibn Abbas radiallahu anhuma ist überliefert, dass zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Mann kam und sagte, Ya Rasulallah, inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bisshay'i la'an yakuna humamatan ahabbu ilayhi min an yatakallama bih. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. Urgesandter Allahs, ein Mann sagte, ich führe selbst Gespräche. Manchmal kommen uns Gedanken, ein ausgebranntes Stück Kohle zu sein, wäre uns lieber als dies auszusprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin die nicht gefragt, weil sie wollen es nicht aussprechen. Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ist im Islam ein Ausdruck der Verwunderung. Allahu Akbar und Subhanallah kommt in Hadithen vor, wenn man sich wundert. Alhamdulillah, dass wir als Muslime, selbst wenn wir uns freuen, daran gewöhnen, Dhikr zu machen, während wir von einer Sache beeindruckt sind. Er sagt, Allahu Akbar, alles so gebührt Allah, der dieses auf die Einflüsterung zurückgeführt hat. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte in seinem Buch Al-Iman, der Gläubige wird durch die Einflüsterung des Satans, durch Einflüsterungen des Unglaubens geprüft, durch die seine Brust verengt wird, so wie die Gefährten sagten, O Gesandter Allahs, unser einer denkt an Dinge, es wäre ihm lieber vom Himmel auf die Erde zu fallen, als sie auszusprechen. Dann sagte er, das ist der reine Glaube, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Version heißt es, Dinge, die zu gewaltig sind, als dass man sie aussprechen würde. Er sagte, alles hochgebet Allah, der dieses auf die Einflüsterung zurückgeführt hat. Das heißt, dass das Erscheinen diese Einflüsterungen, während man sie hasst und mit dem Herzen bekämpft, der reine Glaube ist, wie ein Mujahid, zu dem der Feind kommt, er wehrt sich, bis er ihn besiegt. Das ist der gewaltige Dschihad. Deshalb befinden sich bei den nach Wissen Strebenden und den Gottesdienern Einflüsterungen und Unklarheiten, die sich bei anderen nicht wiederfinden. Denn die Letzteren, das heißt diejenigen, die eben keine richtigen Gottesdiener sind, die nicht nach Wissen streben. Deshalb, denn die Letzteren haben nicht Allahs Gesetz und Weg gewählt. Vielmehr setzen sie sich ihren Neigungen aus und sind dem Gedenken ihres Herrn sorglos gegenüber. Machen keinen Dhikr, denn Dhikr beschützt dich. Dies ist die Forderung des Satans. Ganz im Gegensatz zu denen, die sich ihrem Herrn mit Wissen und Gottesdiensten zuwenden. Er ist ihr Feind und begehrt ihr Abschweifen vom Pfade Allahs Ta'ala. Den entscheidenden Teil hat, sagt der Gelehrte, auch die Quelleangabe dazu erwähnt. Ich sage also zum Fragenden, die Aussage vom Sheikh Islam ist jetzt hier vorbei. Ich sage also zum Fragenden, wenn dir also klar geworden ist, dass diese Einflüsterungen vom Satan sind, dann bekämpfe sie und erdulde sie und wisse, dass sie dir niemals schaden können, wenn du gegen sie ankämpfst und dich von ihnen abwendest und aufhörst, ihnen nachzugehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Wahrlich, Allah hat meiner Gemeinschaft vergeben, was in ihren Gedanken vorkommt, solange sie nicht danach handeln oder es aussprechen. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, ergibt sich deutlich die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Und es ergibt sich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen zwei Dingen, die manchmal vielleicht manche Leute miteinander verwechseln. Der eine Aspekt ist die Gedanken und der zweite Aspekt ist die Absicht im Herzen. Denn manche Leute vielleicht mögen aus diesem Hadith verstehen, dass der Mensch nicht zur Rechenschaft gezogen wird, solange er nicht das umsetzt, was er an Gedanken hat. Dann können wir sagen, das mag wahr sein, weil der Hadith das darauf hinweist. Warum sage ich mag wahr sein, nachdem was er damit meint? Aber manche Leute denken vielleicht auch, dass auch ein Vorhaben damit mit diesem Hadith gemeint ist. Und das ist nicht richtig. Der gläubige Mensch, sobald er etwas vorhat zu tun, hat er diese Sünde oder diese gute Tat mit seinem Herzen begangen und kann dafür sehr wohl zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich ist eine Person, die zum Beispiel einen Mord vorhat und nicht durchführt, kein Mörder, aber sie hat mit ihrem Herzen eine Sünde begangen. Beispiel: Eine Person sagt, sie weiß nicht, ob sie hat nicht erfahren, am Anfang des Monats im Ramadan war nicht klar, ob zum Beispiel Ramadan ist oder nicht. Und sie hat mitbekommen, dass Ramadan ist. Sie hat mitbekommen, dass Ramadan ist. Und was hat sie dann gemacht? Aus Trotz, weil sie nicht fasten will, hat sie gesagt, ich faste nicht. Sie hat gedacht, es wäre Ramadan. Und sie hat trotz gesagt, ich faste nicht und möchte absichtlich nicht fasten. Und sie fastete an diesem Tag nicht. Und sie macht das, was jeder andere Mensch normalerweise macht, wenn man nicht fastet. Muss sie dafür dann eine Sühneleistung machen? Die Antwort lautet nein. Denn sie hat nicht wirklich das, was sie gemacht hat, zum Beispiel Geschäftsverkehr oder anderes, an einem Tag gemacht von Ramadan, an dem sie gefastet hat. Aber ihr Herz, wal'iyadhu billah, kann sein, dass sich das verschwärzt hat, aufgrund dieser schlechten Absicht, die diese Person gehabt hat. Deswegen, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht in diesem Hadith, sind die Gedanken, die der Shaitan einem eingibt, die Einflüsterungen, diejenigen, wenn du danach gefragt würdest, glaubst du daran, sagst du nein. Willst du das wirklich umsetzen, sagst du nein. Und du hast es auch gar nicht vor. Aber es sind Gedanken, die in deinem Kopf drin sind. Deswegen sagt er, wenn zu dir gesagt würde, glaubst du an das, was dir eingeflüstert wird, und siehst du das als richtig an, und kannst du das Allah wirklich zuschreiben, diese Gedanken, die der Shaitan dir gibt über Allah Azza wa Jal, so würdest du sagen, Subhanak. Das heißt, gepriesen seist du Allah, oder frei seist du von allen Mängeln, auch ein Ausdruck, ja, der ein Ausdruck der Verwunderung. Man würde Allah subhanahu wa ta'ala so etwas nicht zuschreiben. Man würde eher sagen, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, dies ist eine gewaltige Verleumdung. Das ist natürlich eine Übersetzung einer Ayah aus dem Koran al-Karim, die Allah uns beigebracht hat zu sagen, wenn eine gläubige Frau verleumdet wird, wenn sie in ihrer Würde, wal'iyadhu billah, verletzt wird, dass man eben so einen Satz spricht, damit man nicht diese Sünde weiterträgt und anderen Leuten weitergibt. Du würdest es mit deinem Herzen, mit deiner Zunge leugnen und derjenige sein, der sich davon am meisten entfernt. Also, wie gesagt, liebe Geschwister, diese Worte sind sehr wichtig. Wenn eine Person wirklich an so etwas leidet, oder du jemanden kennst, der an so etwas leidet, hast du jetzt gelernt, du kannst diese Person fragen, und sagen, das, was in deinen Gedanken ist, kannst du das aussprechen? Und er sagt, nein, das ist haram, ich könnte das niemals aussprechen. Oder du fragst ihn, glaubst du an das, was du in deinen Gedanken hegst, was du in deinen Gedanken hast? Würdest du das anderen Leuten auch so beibringen über Allah Azza wa Jal? Er würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Dann sagst du ihm, okay, jetzt wissen wir, dass das eine Waswasa ist und dass das eben keine Sache ist, die sich in deinem Herzen manifestiert hat. Es ist keine Sache, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst, es sei denn, du sprichst es tatsächlich aus und handelst danach. Es ist also nichts als eine Einflüsterung und etwas Gefährliches, dem dein Herz ausgesetzt ist und ein Fenster des Schirk des Shaitan, der dem Sohn Adams so nahe ist wie der Ort, an dem das Blut fließt. Deshalb merkst du, dass der Satan dich unwichtige Sachen nicht anzweifeln und ablehnen lässt. Beispielsweise hörst du von großen Städten im Osten und im Westen mit vielen Einwohnern und Gebäuden. Niemals denkst du auch nur daran, an ihrer Existenz zu zweifeln und stellst dir vor, sie könnten kaputt oder zerstört sein, so dass man darin nicht wohnen kann und dass darin keiner wohnt und so weiter. Der Satan hat nichts davon, den Menschen solche Dinge anzweifeln zu lassen. Doch der Satan hat etwas davon, den Glauben des Gläubigen zu zerstören. So beeilt er sich reitend und zu Fuß, um das Licht des Wissens und der Rechtleitung in seinem Herz auszulöschen und ihn in die Finsternis des Zweifelns und der Unentschlossenheit zu bringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das nützliche Medikament gegeben, in dem sich Heilung befindet. Er sagte, dann soll er bei Allah Zuflucht suchen und damit aufhören. Wenn der Mensch damit aufhört und Allah regelmäßig dient, weil er nach dem verlangt und strebt, was es bei Allah gibt, dann werden diese Einflüsterungen bei ihm durch Allahs Kraft aufhören. So wende dich von allem ab, was sich diesbezüglich in dein Herz setzt. Du betest doch Allah alleine an, bittest und verherrlichst ihn. Würdest du jemanden hören, der Allah mit dem beschreibt, was in deinem Herzen vorgeht, so würdest du ihn umbringen, wenn du dürftest. Somit ist das, was in deinem Herzen an Einflüsterungen ist, nichts sich wirklich Ereignendes, sondern Gedanken und Einflüsterungen ohne Grund und Boden. Ebenso ist es, wenn jemand ein sauberes, gewaschenes Kleidungsstück trägt und hiernach sich einbildet, dass es doch vielleicht dreckig sein könnte, und das Gebet darin ungültig ist. So soll er dieser Sache keine Aufmerksamkeit schenken. Mein Ratschlag lässt sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, bei Allah Zuflucht suchen und vollständig aufhören, diesen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Die erste Nasiha ist mit Sicherheit die entscheidende Nasiha, liebe Geschwister, weil der Shaitan hat keine andere Möglichkeit, als die Einflüsterungen einzugeben. Und Allah hat im Koran eine Surah herabgesandt, Surat al-Falaq, auch Surat al-Nas, wodurch du gelernt hast, wie du bei Allah Azza wa Jal Zuflucht suchen kannst. Und die zweite Nasiha aus der Sunnah ist, dass man damit aufhört. Das heißt, dass man diesen Gedanken nicht nachgeht. Dass man diese Gedanken beendet, indem man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Der Shaitan macht es einmal, zweimal, dreimal, viermal. Es ist eigentlich nur eine Frage, wer zuerst aufgibt. Und dein Sabr, deine Geduld soll stärker sein als die des Shaitan. Zweitens, Allah Ta'ala gedenken und sich selbst beherrschen und nicht den Einflüssen entgegenkommen, indem man also die Sache ausspricht oder umsetzt oder sich verleiten lässt. Drittens, sich stark in den Gottesdiensten und den Taten bemühen, indem man Allah sein Wohlgefallen erlangen will. Sobald du dich dem Gottesdienst vollständig und wirklich widmest, vergisst du diese Einflüsterungen, insha'Allah. Viertens, wende dich Allah viel zu und bitte ihn, dir in dieser Angelegenheit zu helfen. Ich bitte Allah Ta'ala um Wohlbefinden und Genesung von allem Schlechten und Verhassten. Die 19. Frage, sie lassen wir aus, weil sie schon beinhaltet ist in der 18. kann man sagen. Die 20. Muss der Ungläubige den Islam annehmen? Er antwortete, rahimahullah, der Ungläubige muss den Islam annehmen, selbst wenn er Christ oder Jude ist. Und was meint der Gelehrte damit, dass der Ungläubige den Islam annehmen muss? Ganz einfach. Gemeint ist, richtet sich die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch an Juden und Christen? Die Antwort lautet, die Botschaft richtet sich an alle Menschen. Oder du kannst sagen, was bedeutet es, dass er den Islam annehmen muss? Es bedeutet, wenn er ins Paradies gehen will, dann muss er den Islam annehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-A'raf in der 158. Ayah. Allah sagte, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Es ist also die Pflicht aller Menschen, an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu glauben. Doch diese islamische Religion, aufgrund Allahs Barmherzigkeit und Weisheit, hat den Nichtmuslimen erlaubt, ihre Religion unter der Bedingung zu behalten, dass sie sich den Gesetzen der Muslime beugen. Und dieser Satz, der kommt vielleicht einem hart vor, aber das ist das Gleiche wie in jedem Land der Welt, wo du lebst. Auch wenn du zum Beispiel in Deutschland lebst, du wirst geduldet und du darfst deine Religion ausüben, alles Mögliche, solange du nicht gegen das Grundgesetz verstoßt. Deswegen diese Aussage ist nichts Weltbewegendes. Und der Beweis dafür ist die Ayah in Surat At-Tawbah, Vers Nummer 29. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich stelle jetzt einfach die deutsche Übersetzung vor, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das sind die Juden und die Christen, bis sie den Tribut, damit ist die Jizya gemeint, bereitwillig entrichten und gefügig sind. Gefügig sind, das heißt, sie ordnen sich in das islamische System ein. Und das ist natürlich in einem islamischen Staat der Fall. Und deswegen ist diese Aussage, wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith in Sahih Muslim, beziehungsweise wird über ihn überliefert, dass er Folgendes machte. Immer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Führer einer Armee oder Kompanie einsetzte, forderte er ihn zur Gottesfurcht auf und die Muslime, die mit ihm sind, gut zu behandeln. Er sagte, rufe sie zu drei Dingen auf, egal was sie davon annehmen, so nimm von ihnen an und lass von ihnen ab. Zu diesen drei Dingen gehörte die Jizya. Deshalb ist die bevorzugte Ansicht der Gelehrten diejenige, dass die Jizya von Menschen, die keine Juden und Christen sind, angenommen werden darf oder kann. Zusammengefasst müssen die Nichtmuslime entweder den Islam annehmen oder sich in einem islamischen Rechtssystem den Gesetzen des Islam beugen. Doch Allah ist es, der den Erfolg verleiht. Die 21. Frage. Wie kann man die folgenden Hadithe in Einklang bringen? Oder wie kann man sie im Zusammenhang verstehen? Der erste Hadith. Einst war Allah, nichts war vor ihm da und sein Thron war auf dem Wasser. Er schrieb mit seiner Hand alles auf und er schuf hierauf Himmel und Erde. Das ist der eine Hadith. Der zweite Hadith ist im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah. über Laqit ibn Sabra und manchmal heißt es in Überlieferung Sabira. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: O Gesandter Allahs, wo war Allah, bevor er die Schöpfung erschuf? Ja, weil die Aqidah der Muslime ist, alle wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Und deswegen fragt der Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo war Allah, bevor er die Schöpfung erschuf? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht und hat ihm nicht gesagt, diese Frage darf man nicht stellen und diese Frage ist Kufr und diese Frage ist Haram und diese Frage bedeutet das und diese Frage daraus resultiert das und das würde bedeuten, das und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese Frage nicht übel genommen, denn sie ist eine vernünftige Frage. Aber er sagte als Antwort, er war im Unsichtbaren, kana fi anaya. So heißt es im Hadith im Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Aber entscheidend ist die folgende Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das erste, was Allah erschuf, ist das Schreibrohr. Und der Fragende sieht jetzt hier einen Konflikt zwischen dem ersten Hadith und dem zweiten. Denn der erste Hadith weist darauf hin, dass der Thron das erste Geschöpf ist. Und der zweite Hadith weist darauf hin, dass das Schreibrohr das erste Geschöpf ist. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, dieses Problem ergibt sich aus dem verwendeten Ausdruck im Arabischen, der zweideutig ist. Aber ansonsten, wenn wir das richtig übersetzen, haben wir mit diesen beiden Hadithen gar kein Problem, wie wir gleich sehen werden. Die Antwort lautet auf jeden Fall, dass das Erste, was Allah erschaffen hat, sagt der Gelehrte, ist der Thron. Denn Allah Azza wa Jal sagte, und er ist derjenige, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Und sein Thron war auf dem Wasser. Damit er euch prüfe und feststelle, wer von euch die besten Taten begeht. Und wir wissen, dass Allah Azza wa Jal Himmel und Erde erschaffen hat, nachdem er den Thron erschaffen hat. Das war Surat Hud, Vers Nummer 7. Was das Schreibrohr angeht, so kann man den Hadith im Arabischen, liebe Geschwister, auf 2 Arten übersetzen. Und die erste Bedeutung ist natürlich schon erwähnt worden. Und die zweite Bedeutung ist, dass als er das Schreibrohr erschuf, von Allah aufgefordert wurde, zu schreiben, und so schrieb er das Schicksal von allem auf. Denn im Arabischen, awwala ma khalaqa al-qalam, kann bedeuten, das erste, was er erschaffen hat, ist das Schreibrohr. Aber der Hadith geht noch weiter. Er heißt sinngemäß, awwala ma khalaqa al-qalam, qala lahu uktub. Das heißt, dass als er das Schreibrohr erschaffen hat, sagte er zu ihm, schreib. Insofern haben wir Alhamdulillah keinen Widerspruch zwischen diesen verschiedenen Hadithen. Jetzt könnte jemand sagen, was interessiert mich das? Weil das ist ja nur eine Frage, wie es übersetzt wird. Und wenn es falsch übersetzt wird, dann ist es das Problem des Übersetzers. Richtig. Nur es kann dir widerfahren, dass du diesen Konflikt eines Tages auch gegenübergestellt sein wirst, weil eben jemand diesen Hadith falsch übersetzt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist wie jeder andere Mensch auch. Das sagt der Gelehrte jetzt, warum? Weil es gibt manche Leute, die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erste Geschöpf ist. Er sagt aber jetzt hier, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeht, so ist er wie jeder andere Mensch aus dem Samen seines Vaters erschaffen worden. Sein Vater war Abdullah ibn Abdul Muttalib. Er ist, was die Erschaffung angeht, wie andere Menschen erschaffen worden. Er sagte sallallahu alaihi wasallam über sich selbst, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun. Ich bin nur ein Mensch, genauso wie ihr. Ich vergesse, so wie ihr vergesst. Gemeint ist hier das natürliche Vergessen. Ansonsten, es gibt auch eine zweite Art zu vergessen, und zwar, wenn man Sünden begeht, aber das gilt nicht in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gilt auch hier in Bezug auf weltliche Dinge und nicht in Bezug auf die Übermittlung der Botschaft, denn Allah azza wa jalla sagte im Koran al-Karim, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ Allah. Das heißt, wir werden dir den Koran vorlesen und so wirst du ihn nicht vergessen. Es sei denn das, was Allah will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hungerte, durstete, fror, schwitzte, wurde krank. Alles, was einem Menschen widerfährt, wurde vor ihm. Was ihn ausgezeichnet hat, oder was ihn auszeichnet, ist, dass ihm offenbart wurde, sallallahu alaihi wasallam, und dass er eine Botschaft überbrachte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft anbringt. Deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, grundsätzlich war er ein Mensch, so wie du und ich. Er war nicht etwa Licht und er war nicht etwa ein Mensch, der keinen Schatten hatte oder ähnliche Übertreibungen, die es unter den Muslimen gibt, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch mit einer Kindheit, mit einer Jugend, mit einem Erwachsenenalter, und er wurde krank und war gesund und hat auch Probleme gehabt und Probleme gelöst und wurde auch manchmal zornig und war auch manchmal zufrieden und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch so wie wir, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgezeichnet hat und dass Allah azza wa jalla ihm Dinge gegeben hat, die er keinen anderen gegeben hat, und dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzogen hat, dass er diesen edlen Charakter an den Tag legte, sallallahu alaihi wasallam. Wir gehen weiter, liebe Geschwister, in das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel lautet Ar-Rububiyya, die Einzigartigkeit der Herrschaft. Und zwar gibt es hier zwei Fragen, die wir heute inshallah ta'ala noch behandeln möchten. Und dann begnügen wir uns damit, bi'idhnillahi ta'ala, für diesen Ramadan 1433. Die zwei Fragen lauten, die erste Frage lautet, was ist das Urteil über jemanden, der behauptet, das Verborgene zu kennen? Das Verborgene, liebe Geschwister, Al-Ghaib, damit ist gemeint, alles, was ein Mensch nicht wissen kann. Wie zum Beispiel die Zukunft. Wie zum Beispiel das, was es im Paradies gibt, wovon uns nicht berichtet wurde. Und so weiter und so fort. Jemand, der das Verborgene zu kennen behauptet, ist ein Kafir. Ist ein Ungläubiger. Denn er bezichtigt Allah Azza wa Jal der Lüge. Der Erhabene sagte, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam befiehlt zu verbreiten, dass niemand in den Himmel und auf der Erde das Verborgene kennt, außer Allah, so bezichtigt jemand, der das Verborgene zu kennen, behauptet Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dieses Verses der Lüge. Zu ihnen sagen wir, wie kann es sein, dass ihr das Verborgene kennt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Verborgene nicht kannte? Seid ihr edler oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam? Wenn sie sagen, er ist edler, so sagen wir, wieso wird ihm das Verborgene vorenthalten und euch nicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Der kenne das Verborgene. Subhanahu wa ta'ala. Er enthüllt niemandem das, was bei ihm verborgen ist, außer einem Gesandten. Außer einem Gesandten, den er bewilligt. Da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen. Auf diese Eier ergibt sich, dass eben nur die Gesandten, seien es Engel oder Propheten, dass ihnen vom Wissen über das Verborgene hin und wieder etwas enthüllt wird und nicht anderen Menschen. Und auch was ihnen enthüllt wird, ist nur ein Teil des Verborgenen und nicht das Gesamte. Deswegen könnte ja jemand sagen, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur manche Dinge in der Zukunft uns darüber berichtet hat, genauso sagt die Person so und so auch nicht von sich selbst, dass sie das Verborgene kennt. Sie sagt, ich kenne nur einen Teil davon, weil mir das eingegeben worden ist oder wie auch immer. Dann sagen wir, nein, Allah Azza wa Jal hat hier nur die Gesandten ausgenommen. Illa manirtada mir Rasul. Außer dem Gesandten, den er bewilligt. Dieser ist ein zweiter Vers, der auf den Unglauben desjenigen hinweist, der das Verborgene zu kennen behauptet. Allah Ta'ala hat seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen, den folgenden Vers zu überbringen. Qul لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Sag, ich sage nicht zu euch, ich besitze die Schatzkammern Allahs. Und ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich befolge nur dem, was mir eingegeben wird. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht einmal das Verborgene kannte, dann schon gar nicht irgendjemand anderes. 23. Frage. Wie soll man folgendes, das ist die letzte Frage heute, inshallah ta'ala, wie soll man folgendes verstehen? Die Ärzte wissen heutzutage, ob das Embryo männlich oder weiblich ist. Aber Allah sagt im Koran, und er weiß, was im Mutterleib ist. Er weiß, was im Mutterleib ist. Surat Luqman, Vers 34. Im Tafsir von Ibn Jarir, rahimahullah, ist über Mujahid überliefert, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, ob er weiß, was seine Frau gebären werde. Also das ist wichtig hier das zu verstehen, denn der Fragende, wonach fragt er? Der Fragende fragt selbstverständlich nach dem Geschlecht des Kindes. Fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was wird meine Frau gebären? Und dann heißt es in der Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dieser Begebenheit diese Eier herabgesandt hat. Und das würde bedeuten, dass es hier darum geht, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Und das ist der Konflikt des Fragenden, denn diese Frage kann auch der Arzt heutzutage ab einem bestimmten Stadium beantworten. Auch wenn es nicht hundertprozentig ist, aber er kann. Und wie ist zu verstehen, was über Qatada, rahimahullah ta'ala, überliefert ist? Und was schränkt die allgemeinen Worte des Erhabenen, was im Mutterleib ist, ein? Er antwortet, rahimahullah ta'ala. Bevor ich über dieses Thema spreche, möchte ich sagen, dass der Koran niemals der Wirklichkeit widerspricht. Wenn es in Wirklichkeit etwas gibt, das offensichtlich im Widerspruch steht, dann ist es in Wirklichkeit nicht so, wie es scheint. Oder der Koran widerspricht nicht eindeutig, denn der eindeutige Koran und die Wirklichkeit sind beide bestimmt wirklich. Und es kann nicht sein, dass sich beide dann widersprechen. Also noch einmal, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, liebe Geschwister, dass die Ayat im Koran al-Karim, sie sind entweder eindeutig oder sie sind mehrdeutig. Und es kann nicht sein, dass eine eindeutige Ayah der Wirklichkeit widerspricht. Das kann nicht sein. Mehrdeutig, ja. Aber nur, weil du die Ayah dann natürlich nicht richtig verstanden hast. Er sagte, nun, Es wird gesagt, dass sie heutzutage anhand von genauen Geräten zur Untersuchung feststellen können, was im Mutterleib ist und ob das Geschlecht männlich oder weiblich ist. Wenn dies nicht stimmt, dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Stimmt es doch, dann widerspricht es dem Vers nicht. Der Vers weist auf eine von fünf verborgenen Angelegenheiten hin, die mit dem Wissen Allahs Ta'ala zu tun haben. Und die verborgenen Angelegenheiten in Bezug auf den Embryo sind: erstens, wie lange es im Mutterleib bleibt und wie lange es lebt, wie es handeln wird, welche Versorgung es erhält, ob es glücklich oder unglücklich sein wird. Das sind alles vier Angelegenheiten, die kein Mensch weiß, weil das eben mit der Zukunft zusammenhängt, und ob es männlich oder weiblich ist. Und diese fünf Angelegenheiten, sagt der Gelehrte, beziehen sich auf die Phase, bevor es tatsächlich erschaffen worden ist, dieses Embryo. Aber nachdem es erschaffen ist, so ist das Wissen über das Geschlecht kein verborgenes Wissen mehr, denn durch die Erschaffung wurde es zum vorhandenen Wissen, zum offensichtlichen Wissen. Außer, dass es durch drei Dunkelheiten bedeckt ist, die, wenn sie aufgedeckt würden, das darunter offenbar wird. Es ist nicht weit hergeholt, dass es unter den Geschöpfen Allahs subhanahu wa ta'ala starke Strahlen gibt, die diese Dunkelheiten durchdringen, sodass klar wird, ob es ein männlicher oder weiblicher Embryo ist. Im Vers wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich um das Wissen des Geschlechtes handelt. Ebenso wenig behauptet dies die Sunna. Das heißt also, und das ist eine interessante Fehlerquelle bei vielen Menschen, nämlich sie haben eine bestimmte Vorstellung von etwas und sie denken, dass das die Wahrheit ist, und deswegen sehen sie darin einen Konflikt. Weil der Fragesteller, er dachte, in der Ayah geht es um das Geschlecht, während sich das Kind schon im 5., 6. Monat oder 8. Monat im Bauch der Mutter befindet. Und diese Voraussetzung, die ist gar nicht gegeben, die stimmt nicht. Also kommt es normalerweise auch gar nicht zum Konflikt. Was die Überlieferung von Ibn Jarir über Mujahid angeht, Mujahid ist nicht irgendjemand. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, ist einer der Tabi'un und der großen Schüler von Abdullah ibn Abbas. Was Ibn Jarir, die Überlieferung angeht über Mujahid, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, was seine Frau gebären werde, woraufhin diese Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist, so ist diese Überlieferungskette unterbrochen. Also ein zweiter Denkfehler in der Frage, die er gemacht hat. Denn wieso siehst du überhaupt einen Konflikt mit einem, zwischen einer Ayah, die zweifellos Teil des Koran ist, aber du siehst sie im Konflikt mit einem Hadith, der nicht authentisch ist, und deswegen musst du dich erst einmal über die Authentizität des Hadithes informieren, bevor du von einem Widerspruch überhaupt sprechen kannst. Denn Mujahid, rahimahullah ta'ala, ist einer der Tabi'un. Er will damit sagen, Mujahid überliefert etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über eine Überlieferungskette, die er uns nicht genannt hat. Und deswegen gelten solche Überlieferungen bei den meisten Gelehrten nicht als Argument. Was den Tafsir von Qatada, rahimahullah ta'ala, angeht, er ist ebenfalls einer der Imame der Tafsir, Gelehrten der Tabi'un, so kann man ihn so verstehen, dass es sich um Allahs einzigartiges Wissen über das Embryo handelt, bevor es erschaffen worden ist. Nach der Schöpfung hingegen wissen es andere auch. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte in seinem Tafsir zum Vers in Surat Luqman, ebenso weiß niemand außer dem Erhabenen, was er im Mutterleib erschaffen will. Wenn er jedoch befiehlt, dass es männlich oder weiblich, glücklich oder unglücklich sein wird, so wissen es die entsprechenden Engel und jene, die er will, dass sie es wissen sollen von seinem Geschöpf. Rahimahullah. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Seht ihr das Wissen dieser edlen Imame und wie sie auch die anderen Hadithe miteinander vereinbaren und wie sie die anderen Hadithe verinnerlichen. Er sagt, in dem Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel mitteilt, dass dieser Embryo oder dieses Geschöpf glücklich, unglücklich sein wird, wie lange es leben wird und so weiter, ist es nicht mehr Teil des verborgenen Wissens, das nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Insofern gibt es auch wieder überhaupt gar keinen Konflikt. Wenn der Vers sich auf das Geschlecht nach der Erschaffung beziehen würde, so ist die Einschränkung die Erfahrung und die Wirklichkeit. Und das ist auch ein wichtiges Thema aus Usul Fiqh. Deswegen ist auch die Erfahrung bzw. die Wirklichkeit ist auch manchmal ein Beweis dafür, dass bestimmte Ayat nicht wortwörtlich verstanden werden dürfen. Wenn dieser Vers sich nicht auf die Zeit nach der Schöpfung bezieht, sondern vorher, so gibt es keinen Widerspruch zwischen dem und was über das Wissen über das Geschlecht gesagt wurde. Alles dort gebührt Allah. Dass es nichts gibt und geben wird, was dem deutlichen, edlen Koran widerspricht. Was die Feinde der Muslime aufgebracht haben an Themen, die auf den ersten Blick dem edlen Koran widersprechen, so geschieht dies dadurch, dass sie das Buch Allahs Ta'ala nicht richtig verstehen. Oder weil sie aufgrund ihrer schlechten Absicht nicht verstehen wollen. Anders als die religiösen Menschen und die Gelehrten, jene die forschen und die Wahrheit herausfinden, was die Argumente jener Menschen außer Kraft setzt, alles so gut Allah und die Güte. Die Menschen befinden sich diesbezüglich auf eine von zwei Extremen oder in der Mitte. Ein Extrem hält sich an die offensichtliche Bedeutung des edlen Koran, die nicht eindeutig ist. Das ist sehr wichtig, denn der eindeutige Teil des Koran, darüber gibt es keine Diskussion. Es geht hier darum, dass sie auf verschiedene Art und Weisen verstehen können. Das eine Extrem hält sich also an die offensichtliche Bedeutung des edlen Koran, die nicht eindeutig ist. Dieser leugnet alles dem Koran Widersprechenden oder gewiss Wirklichen. Somit bezeugt er gegen sich selbst unfähig zu sein, zu wenig zu forschen zu haben, oder er verunglimpft dadurch den edlen Koran, der er ja aus seiner Sicht dem gewiss Wirklichen widerspricht. Ein anderes Extrem wendet sich von dem ab, worauf der Koran hinweist. Er hält sich an das Materialistische, somit ist er ein Ungläubiger. Die Mitte nimmt das ein, worauf der edle Koran hinweist und glaubt an die Wirklichkeit auch. Sie wissen, dass beides wahr ist und der eindeutige Teil des edlen Koran nicht einem bestätigten Ereignis widersprechen kann. Auf diese Weise haben sie das Überlieferte mit dem Verstand in Einklang gebracht und ihre Religion und ihr Verstand sind somit gerettet. Und Allah hat mit seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Möge Allah unsere gläubigen Brüder hierzu leiten und uns zu rechtleitenden, rechtgeleiteten und rechtschaffenden Führern machen. Mein Erfolg erhalte ich durch Allah, auf ihn vertraue ich und ihm wende ich mich zu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.